بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، wir machen weiter mit der nächsten Frage. Frage Nummer 67. Was sagen die Gelehrten der Vorfahren, der Altvorderen oder der rechtschaffenen Vorfahren über das Thema Al-Istiwa, das Erheben über den Thron? Er sagte, sie waren sich einig, dass Istiwa nicht unbekannt ist, aber dass das Wie mit dem Verstand nicht zu begreifen ist. Im Arabischen heißt das Al-Istiwa ghayru majhul, also das Erheben ist nicht unbekannt. Wal-Kayfu ghayru maqul, und die Art und Weise ist nicht zu verstehen, also nicht mit dem Verstand zu begreifen. Wal-Imanu bihi wajib, der Glaube daran ist Pflicht. Was-Su'alu anhu bid'ah, und die Frage danach ist eine Bid'ah, eine Neuerung in der Religion, die angefangen hatte mit diesen ganzen Sekten eben. Und dann sagt er weiter, die Botschaft ist von Allah und der Prophet sallallahu alaihi wasallam muss sie übermitteln. Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen die Botschaft und der Prophet sallallahu alaihi wasallam muss sie überliefern. Und wir müssen dann daran glauben und uns ergeben. Dies ist die Eigenschaft der Altvorderen, der rechtschaffenen Vorfahren, der Sahaba, der Tabi'in, die besten Menschen, die vor uns gelebt haben. Über die Verse und Ahadith, sagt die Aussage der Altvorderen über die Verse und die Hadithe über die Namen und Eigenschaften Allahs sagt. Also, er spricht hier darüber, dass er jene anspricht, die daran glauben, oder dass wir daran glauben sollten, indem er sagt, wir glauben daran, alles ist von unserem Herrn. Also jemand, der gläubig ist, auch wenn er es nicht versteht, er sagt, ich glaube daran und alles ist von Allah. Alhamdulillah. Und so muss das sein. Und er bringt den nächsten Vers, wir glauben an Allah und bezeugen, dass wir ihm ergeben sind. Und bezeuge, dass wir ihm ergeben sind. Amanna billahi wa ashhad bi anna muslimin. Wir glauben an Allah und bezeuge, dass wir Muslime sind. Und das ist das. Und ich sehe gerade die Übersetzung. Ja, die Übersetzung ist nicht sehr schön bezüglich dessen, deswegen war das ein bisschen verwirrend. Auf jeden Fall, so sollten die Gläubigen sein. Und so sollten wir mit allen, وَهَكَذَا قَوْلُهُمْ فِي جَمِيلْ آيَاتْ أَسْمَاءِ وَصِفَاتْ وَأَحَدِيثْ. Und so ist der Glaube über die ganzen Namen und Eigenschaften, die in Versen und Hadithen uns überliefert wurden, von den Sahaba, von den Tabi'in und den rechtschaffenen Vorfahren, die ihnen danach gefolgt sind, dass wir daran glauben, dass wir wissen, dass wir das nicht verstehen können, das Wie, aber der Glaube daran ist Pflicht, ja, und dass wir das weiter so sagen, wie der Professor das gesagt hat, und so überbringen, wie er es überbracht hat, und die Sahaba daran geglaubt haben und überbracht haben, dass wir das genauso machen, so ist das inshallah korrekt. So ist die Vorgehensweise von den besten Menschen. Das heißt, wenn irgendetwas von Namen und Eigenschaften im Koran kommt, das dir komisch vorkommt, dann glaubst du daran, auch wenn du das Wie nicht verstehst, ohne es abzulehnen oder zu verändern oder zu verdrehen oder. Denn so ist unsere Religion und es ist sehr, sehr einfach eigentlich, wenn man das annimmt, wenn man sagt, okay, Allah subhanahu wa ta'ala hat sich erhoben. Ich weiß, was erhoben bedeutet, aber ich weiß nicht, wie es im Zusammenhang mit Allah ist. Genauso das Gleiche mit Hand, mit Gesicht und mit allen anderen Namen und Eigenschaften, die Allah subhanahu wa ta'ala betreffen. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.